Zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas brachte der Präsident des Staates Palästina, Mahmoud Abbas, dem Genossen Kim Jong-un einen Blumenkorb dar. Ismail Ahmad Muhammad Hassan, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter des Staates Palästina in der TVRK, übergab am 4. Oktober dem stellvertretenden Vorsitzenden des ZK der Partei der Arbeit Koreas, Ri Su-yong, den Blumenkorb für Kim Jong-un.